Ein Blatt von Thoma. Aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ein Blatt von Thoma. Ein Fabeltier, halb Drache, halb Delfin, zerteilt die Flut, gewaltig wie ein Kiel, und trägt ein Flügelknäblein auf dem Rücken. Das hält das Tier am Zügel, wie im Spiel, und lässt sich, unbesorgt um seine Tücken, durch den bewegten Schwall der Wogen ziehen. So taucht mit einem Mal aus Braus und Wust ein Schreckbild unserm traumbefangenen Sinn, zu uns empor die Ungestalt der Jahre. Doch sieh, ein heller Genius unserer Brust zäumt sie, als ob er Schrecknis nicht gewahre, und zuversichtlich schwebt er so dahin. Ende von Ein Blatt von Thoma. Aufgenommen von Sonja.